Wenige Wochen vor seinem Tod war Nick Drake noch einmal in Paris. Seine Mutter Molly fand ihn nach dieser Reise eigentlich in besserer Stimmung als die Monate davor. Umso trauriger, erschreckender, unfassbarer, als ihr Sohn am Montag, dem 25. November 1974, nicht zum Frühstück runterkam. Seine Mutter fand ihn tot auf dem Bett, daneben ein Päckchen Triptizol. Er hatte zu viel von diesem Antidepressivum genommen. Ob absichtlich, wie der Amtsarzt feststellte, also Selbstmord, wer will das genau wissen? Seine Eltern hatten ja gerade in den letzten Tagen eine generelle Aufheiterung seines Gemütszustandes festgestellt, aber solche Überlegungen sind einfach müßig.